Falten und mit grauem Haar. Was will der da, der Mann? Der passt nicht mehr ins Straßenbild, der muss ins Altenheim. Warum darf denn ein alter Mensch nicht fit wie ein Turnschuh sein? Ja, einmal junger Spund, erfährst auch du den Grund. Senioren sind nur zu früh geboren. Senioren, die haben immer Schwung, ja Schwung. Senioren, die haben sich geschworen, hier geht kein Jahr verloren, wir bleiben immer jung. Uns haut so schnell nichts um. Jetzt steigt er noch ins Auto ein, mit 75 plus, und quält sich zweimal wöchentlich noch beim Computerkurs. Vielleicht läuft der noch Marathon, grinst schon die Nachbarschaft. Ein jeder lacht, doch keiner sagt Respekt, wie der das macht. Herr Nachbar, ja, es liegt nur am kleinen Unterschied. Senioren sind nur zu früh geboren. Senioren, die haben immer Schwung, ja Schwung. Senioren, die haben sich geschworen, wir gehen kein Jahr verloren, wir bleiben immer jung. Senioren sind nur zu früh geboren. Senioren, die haben immer Schwung, ja Schwung. Senioren, die haben sich geschworen, wir gehen ein Jahr verloren, wir bleiben immer.